Jetzt die erste neue Folge im Jahr 2024. Ihr erfahrt unter anderem von uns, welche Filme die höchste Bewertung in der IMDb haben. Und wo ihr überall Fusseln finden könnt. Da könnt ihr bei euch auch mal nachgucken. Bleibt dran, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan, ja, und liebe Leute, ihr habt es bemerkt, die NASA hat die nächste bemannte Mondlandung um ein Jahr verschoben, deswegen hat er heute Zeit. Artemis 3 muss noch warten. Heute ist er hier. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Nein. Heute zur 129. Folge an diesem wunderschönen 10. Januar 2024. Und wir fassen es kurz. Wer jetzt Mark erwartet, den müssen wir leider auf nächstes Mal vertrösten. Ja. Den haben wir dieses Mal freigestellt, ist aber ganz wie gewohnt und immer in der nächsten Folge wieder mit dabei. Genau, deswegen Grüße an Mark und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, aber jetzt erstmal zur aktuellen Folge. Es hat ja auch einen Vorteil, dass Mark nicht da ist. Ich habe ein bisschen mehr Redezeit als sonst. Das stimmt, ja. Und ich, für mich ändert sich nichts. Für dich ändert sich im Prinzip nichts. Genau. Genau. Alles wie immer. Na gut. Ja, unsere zweite Folge in diesem Jahr, René. Wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Ja, ich kann ja gleich mit einer Anekdote anfangen. Ich habe ja den Jahreswechsel. Sagen wir mal so, 2024 hat mich gleich vor eine verschlossene Tür gestellt und zwar vor die eigene Wohnungstür. Ja. Mhm. Erzähl doch mal. Ich möchte, sagen wir mal so, wir lassen jetzt einfach mal im Hintergrund, wessen Verschulden das ist, kann ich nur sagen, mir ist nicht passiert, aber ich war natürlich mit in der Bredouille, ja, um 1 Uhr, glaube ich, ja, um 1 Uhr wollten wir uns langsam ins heimische, in den heimischen Wohnraum wieder bewegen und haben festgestellt, dass der Schlüssel den Weg aus der Wohnung heraus nicht geschafft hat und ja, der Klassiker, Tür zugezogen, Schlüssel in der Wohnung. Eieiei. Ja. Na gut, also erlebnis Schlüsseldienst. Ne? Hm. Ein bisschen rumtelefoniert, also erstmal ein bisschen geguckt und man muss ja wissen, worauf lässt man sich finanziell ein. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, du und ich, Stefan, was denkst du, was man bezahlt? Also ein seriöser Schlüsseldienst in der Neujahrsmorgennacht, wow, das sind bestimmt, ach ja, genau. Ich überlege nochmal kurz, während ich hier, Prost, René. Was hast du? Ich habe Eierlikör. Ich habe Yogi-Tee. Ja, aber fast dasselbe. Mhm. Ist das lecker. Erzähl ich gleich was zu. Ja. Ich würde sagen 300 bis 400 Euro. Alter Schwede, ey. Ja, also ich habe auch Sorgen gehabt. Ich habe, bin mit 150 Euro eingestiegen. Mhm. Hatte dann auch irgendwo angerufen. Kam mir ein bisschen komisch vor, der Schlüsseldienst. Der wollte 150 Euro haben. Mhm. Hab dann das aber weiter probiert und hab einen erwischt, der wollte es für 97, also irgendwas um die 100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, also so 113 Euro machen. Mhm. Und der hatte leider keine Zeit. Der hatte gesagt, er braucht 40 Minuten, nee, anderthalb Stunden hat er gesagt, braucht er. Okay. Wir waren jetzt bei den Nachbarn in der Wohnung, da war jetzt nicht so tragisch, ne? Hm. Und, aber irgendwie, der war so Kategorie Empath, ne? Älterer Herr. Hm. Und er hat dann tatsächlich, er meinte, ah, okay, warten Sie, ich ruf gleich nochmal an, ich bin hier gerade bei einem anderen Fall, ich melde mich gleich nochmal. Und dann mussten wir nur 40 Minuten warten. Der kam dann, ja, netter alter Herr, also wirklich ein alter Herr, ich schätze ihn. Und ein richtiger Schlüsseldienst, ja? Ja, ja, ein richtiger Schlüsseldienst. Cool. War auch so mit Kittel und mit Köfferchen. Ja. Und ich schätze ihn so auf, also über 60 war der bei Weitem. Ich schätze ihn, wirklich schätze ich den auf 70 bis 80 Jahre. Aber das ist ja, ja echt ein Schnäppchen für die Neujahrsnacht. Ich dachte, er hat mir dann nur gesagt, ja, er hat gesagt, normalerweise, es war ja um 1, es ist also nach 22 Uhr Zuschlag, ja, es ist Feiertagszuschlag, ja. Aber er meinte dann, nee, komm, ist okay, wir machen das so, alles in Ordnung. Hm. Wenn er sagt immer, wenn er so nette Leute halt und die haben da so ein Problem, da hilft er dann auch gern. Genau, also Glück im Unglück. Ich kann jetzt nicht so viele Details verraten, weil ich habe natürlich auch Dinge gesehen, wo ich wirklich überrascht war. Ich sag mal so, Hättest du auch selber aufgekriegt. Also ich hatte ja probiert, tatsächlich mit einer Kreditkarte. Ah, okay. Aber ich will jetzt auch nicht so viel von der Tür erzählen, aber die Tür ist natürlich schon eine modernere Tür und hatten noch zusätzliche Sicherungsmechanismen, die die Kreditkartenöffnung so ein bisschen schwierig machen. Okay, Brandschutztür. Wenn nicht sogar natürlich. Unmöglich. Ja, ja, und auf jeden Fall, er kam dann an mit seinem Köfferchen und meinte dann, ja, ist das so eine Tür mit so einem Sicherheitsmechanismus? Ich sage, also ich habe ihn wirklich angelogen, weil ich sage, ich weiß es nicht und ich war mir ziemlich sicher, dass wir diesen Sicherheitsmechanismus haben. Dann hat er kurz eins seiner Geräte irgendwie an die Tür gebracht und sagt, oh shit, ja, das ist so eine Sicherheitstür. Und ich dachte, oh Mann, ey, wenn der viel Zuversicht hatte, der nicht ausgestrahlt. Ja. Und ich musste tatsächlich aktiv helfen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich gemacht habe, aber ich musste ihm aktiv bei der Türöffnung helfen. Und das Ding war, das ging so mega schnell, dass ich tatsächlich einmal die Tür wieder zugezogen habe. Also das heißt, die war offen. Achso, ihr habt zwei Versuche gebaut. Ja, wir haben zusammen gemacht. Ich hatte ihn, wie gesagt, ein bisschen unterstützt. Und ich hatte einen Part dabei, der auch die gegenläufige Bewegung einer Türöffnung hat. Und da war die Tür schon offen und ich dachte so, geil, gleich haben wir es geschafft und habe das gar nicht, weil es so schnell ging, realisiert und habe die Tür wieder zugezogen. Und da hat er gesagt, ja, tut mir leid, dann muss ich jetzt nochmal abrechnen. nochmal 100 Euro. Oh mein Gott. Und den Trick, den macht das ja mal so günstig, den Trick macht er dreimal am Abend. Ja, richtig. Ja. Oh Mann. Nee, also wir haben es dann hingekriegt und hat sich dann natürlich auch von mir einen Ausweis zeigen lassen. Das macht ein seriöser Schlüsseldienst auf jeden Fall, ja. Genau, also muss ich sagen, ein sehr netter Herr. Seine nächste Baustelle war dann eine Toilettentür. Mhm. Aber das schien nicht so dringend zu sein, weil er war dann wirklich so noch im Plauschmodus, hat dann auch noch Tipps gegeben und wie man das zukünftig vermeiden soll. Und hat auch gesagt, hätten wir die Tür abgeschlossen, wäre es vorbei. Dann wäre es sehr teuer geworden, weil dann wäre mit dieser Maßnahme, wie wir es jetzt hingekriegt haben, das nicht möglich gewesen. Und er sagt, bei einem anderen Level, mit dem er das dann öffnen würde, diese verschlossene Tür, besteht halt die Gefahr auch, dass das Schloss kaputt geht und dann die sind ja so Türen, das kann ich sagen, die haben so Riegelmechanismen, ist ja auch Standard heutzutage, dass du nicht nur am Schloss abgeschlossen hast, sondern die ganze Tür von oben bis unten verriegelt ist. Ne? Genau, also ja. Das wäre ja noch meine Frage gewesen, also unversehrt die Tür und Schloss muss nicht getauscht werden, alles wunderbar. Er hat nur, als die Tür offen war, sagte er, oh, hat schon einer mit Kreditkarte probiert, ne? mein Versuch war gut und deutlich. Hat Spuren hinterlassen, ja. Genau. Und als er gefragt hat nach dem Ausweis, hat er gesagt, oh, jetzt haben wir aber ein Problem. Ja. Genau. Nee, also wirklich war. Also, oder hättest du schnell gesagt, wo die Tür aufgeht, hättest du schnell zu deinen Leuten gesagt, beeilt euch, ja, bevor er weg ist. Ja, ja, wie gesagt, der so Möbel verdächtige Sprüche. Genau. Können Sie noch was mit runtertragen? Dann geht schneller. Ja, auf jeden Fall um 2 Uhr war das Thema dann durch gewesen. Ja, das war dann quasi mein Neujahrsbeginn. Ja. Siehst du, und ich kann mich immer noch an meine Kindheit erinnern, wo die Türen noch nicht so sicher waren, da hat man schnell mal auch einfach durchs Schloss gebohrt und dann gingen die eigentlich ganz gut auf. Das Ding ist, er hat auch gesagt, er meinte so, jetzt wo sie es wissen, wie die Tür aufgeht, wenn nächstes Mal ein Türschlüsseldienst kommt und der will gleich was mit Bohren machen, halten sie ihn davon ab. Also ich vermute, also das war jetzt wirklich ein Bauchgefühl, mich für den zu entscheiden, weil wir hatten gesprochen und ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl am Telefon. Ich vermute, dass wir wissen, dass es bei Schlüsseldiensten auch schwarze Schafe gibt. Na, es gibt genug Reportagen dazu. Ich sage nur Ulrich Meier, Akte 21-30. Definitiv. Ja. Genau, also eine Skepsis, eine Grundskepsis ist da bei mir immer vorhanden. Sicherlich auch angebracht, aber dieses Kapitel, ich meine, das waren jetzt 100 Euro für einen Arsch. Ein Schnäppchen, finde ich. Hättest du gleich nochmal zuziehen können. Netter, also ich sag mal so, hat er wenigstens was von gehabt. Und dann ist doch auch alles gut. Habt ihr noch ein Säckchen getrunken, nochmal angestoßen aufs neue Jahr? Ich habe mir die Telefonnummer notiert. Das heißt, wenn ihr euch mal aussperrt, meldet euch einfach. Ich gebe euch eine, der fährt komplett Berlin an, hat er mir gesagt. Hatte ich nämlich gleich nachgefragt. Weil ich wollte mir gleich einen Pullover machen mit seiner Telefonnummer drauf und so. Und bisschen Werbung. Ja, wie es halt ist, ne? Also die Erleichterung war natürlich massiv. Genau. Ja, cool. Also wie gesagt, also wichtig, ich habe mal gelernt, immer schön einen lokalen Schlüsseldienst nehmen, der auch seriös wirkt. Ja, wegen ne? Anfahrt, da müsst ihr ganz so aufpassen. Das gibt so Schlüsseldienste, die heißen dann Schlüsseldienst Berlin. Also in der zentralen Nummer irgendwas. Ne? Ja. Und die sitzen dann, die kommen dann für, weiß ich nicht, 100 Euro, aber die nehmen dann noch 200 Euro Anfahrt, weil sie nämlich aus Brandenburg kommen oder aus Sachsen. Genau. Ja, und wie du schon sagst, ne, die dann einfach brutal die Tür irgendwie aufmachen mit Schäden, die eigentlich dann vielleicht gar nicht nötig sind und dann, weiß ich, eine horrende Rechnung zahlen oder in Rechnung stellen, die du dann möglichst in bar zahlen musst. Ne? Sowas gibt es ja auch, hatten wir ja alle schon gehört. Ja, warum die dann in bar gezahlt werden müssen, wissen wir ja auch. Ne? Können wir uns ja wahrscheinlich sehr gut denken. Ja, richtig. Naja, aber freut mich, da hat es doch positiv dann am Ende angefangen. Und ich sag mal so, das Schlimmste im Jahr ist hoffentlich jetzt schon vorbei. Genau. Also mehr kann ja nicht, was soll jetzt noch kommen? Ne? Genau. Ja. Schau mal, dein Jahresanfang war der etwas entspannter gewesen. Der war total entspannt, ja. Weil ich hatte mich neulich auch mit meinem Kollegen drüber unterhalten und ich bin ja immer der Meinung, wenn man am 2. Januar arbeiten geht, dann sollte man Silvester nicht so übertreiben und genau das Motto habe ich auch verwendet. Hab ganz ruhig hier ein bisschen was gemacht und war jetzt auch nicht so lange wach. Hab schön geguckt, hab ja einen super Blick hier über die Stadt und das war auf jeden Fall deutlich mehr als die letzten Jahre, ist mein Eindruck. Und das war gut, war echt gut. Also es war völlig unspektakulär, sagen wir es so. Und ja, ich habe eine Tradition fortgesetzt, die ich schon letztes Jahr hatte. Ich glaube, ich hatte es erzählt. 0 Uhr französisches Fernsehen gucken, wunderschönes Feuerwerk aus Paris und wahrscheinlich schon so, wie wir es möglicherweise irgendwann selber in Berlin erleben werden, nämlich mit einem zentralen Feuerwerk und einer großen Verbotszone für Privatknallerei. Auch gut. Ja, schauen wir mal. Funktioniert. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich wäre ja auch dafür. Ja. Ich habe, obwohl ich das Feuerwerk auch tatsächlich, was hier bei uns vor der Tür war, bewundert und bestaunt habe. Mhm. Also. Nö, die haben schon ordentlich Gas gegeben, die Leute, ne? Also da ist, wie sagt man so schön, da ist viel Geld in die Luft geflogen. Ja, bei manchen Leuten bin ich ja immer echt erstaunt, dass die das dann auch schon irgendwie 3 Tage vorher und am hellerlichten Tage machen. Also das ist mir auch aufgefallen, seitdem der Feuerwerksverkauf gestartet ist, hat man auch immer wieder Knallerei gehört schon, ne? Ja, ich frage mich immer, warum. Aber an den Folgetagen hat es sich in Grenzen gehalten. Ja, die wollten das ausprobieren, ob das geht. Überleg mal, was sowas kostet. Ja. Also bei uns wurden hier Dinge abgeschossen. Aber wahrscheinlich erzähle ich da nichts Neues, ja. Weil das wird in jeder Ecke so sein. Da fragst du dich manchmal, dass die es in den Verkauf geschafft haben, ist schon sehr erstaunlich. Ja, naja. Aber die Bezugsquellen sind ja auch nicht immer alle legal. Ja. Und es wurden wieder einige Hände und Finger sind wieder draufgegangen. Ne? Also es ließ sich da wieder einiges im Nachgang lesen. Und es gab, und da war ich sehr erschüttert, es gab sogar Tote. Ne? Mhm, das stimmt. Und das bei den Toten, von denen ich gelesen habe, die Zahl mag vielleicht klein sein. Es waren, glaube ich, 3. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die in Berlin oder deutschlandweit waren. War deutschlandweit, ja. Ah ja, aber sie waren alle 18 bis 22 Jahre alt. Genau, ganz junge Leute und auf tragische Weise ums Leben gekommen, ne? Ja. Das ist bitter. Nicht schön. Ja. Ganz kurze andere Sache noch, wenn wir bei Silvester sind. Ja. Wusstest du, dass das Thema Bleigießen in die Illegalität abgerutscht ist, 2018? Umweltmäßig. Nee, Bleigießen ist einfach nicht mehr erlaubt in der EU. Ach so? Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe ehrlich gesagt auch Bleigießen nie wirklich oder schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht deswegen auch. Also seit 2018 ist das Bleigießen in der EU verboten. Mhm. Und Hintergrund sind gesundheitsschädliche Dämpfe, also Gesundheitsbedenken und Umweltbedenken. Okay. Die Umwelt verträgt Blei nicht so gut. Ja. Und die Alternative, weil ich habe mich gewundert, wir haben nämlich Bleigießen gemacht, aber wir haben es ja im legalen Ladengeschäft gekauft. Deswegen vermute ich, dass es sich um den Ersatz handelte. Das ist das Zinngießen. Ja, was umweltfreundlicher ist. Oder wie ich auch gehört habe, schöne Grüße an Ben an dieser Stelle, das Wachsgießen. Mhm. Mit Kerzenwachs? Ja, offenbar, weiß ich nicht. Okay. Also ich habe Bilder gesehen, da sah, das war schon im Blei nachempfunden, also das war silbern. Ich vermute, dass das auch so irgendwelche Formen, Glocken, was sagt man da immer, Schornsteinfeger, Hufeisen oder so. Genau. Und also Wachs in der Form und dann silbern, also damit man schon das Gefühl hat, das sei Blei. Okay, naja, wird irgendwie versucht nachzumachen, dass es so echt wie möglich soll aber, ist. Ja, soll aber nicht so, also Wachsgießen habe ich jetzt nicht so viel Gutes gehört, aber ich muss sagen, beim Bleigießen war in den letzten Jahren, was ich gesehen habe, auch immer schwierig, da irgendwas reinzudeuten. War da vielleicht irgendwie eine Tür und ein Schlüssel zu sehen in deinem? Nee, siehst du, das muss ich mal nachfragen. Also ich habe ehrlich gesagt der Sache nur beigewohnt, also leicht abwesend. Okay. Also ich war voll auf der Höhe, ja, sonst nicht, aber ja, mich hat's, also ganz ehrlich, das Bleigießen ist schon so seit ein paar Jahren nicht so mein Thema. Na, nee, also Silvester, gut, man kennt ja noch die klassische Raclette-Abende. Ja. Kommt wahrscheinlich immer vor, wenn du viele Leute zu Besuch hast, dann ist es vielleicht ganz praktisch. Aber ja, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Hast du Silvester irgendwas gemacht? Nö, ich war ganz ruhig hier. Okay. Ich war nachmittags noch bei meinen Nachbarn. Du machst dann auch nicht so selber irgendwie so einen Raclette-Abend? Ach du, Silvester ist jetzt nichts Spektakuläres, finde ich. Nicht? Hast du irgendwelche guten Vorsätze? Gute Vorsätze? Warte oder mal. Irgendwas. Hat Silvester für dich irgendeine Bedeutung? Nee. Jahresende. Krass. Okay. Naja, was soll da sein? Ist es nicht so, dass du nochmal so in dich gehst, nochmal so reflektierst, nochmal so, dass du es zum Anlass nimmst, zu sagen, okay, das war das Jahr, in dem ich. Nochmal eine Retrospektive, eine persönliche. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, aber nicht direkt zu Silvester. Nö, ich habe wirklich dieses Jahr Weihnachtszeit und Silvesterzeit, also die Zeit dazwischen, wirklich sehr intensiv genutzt, um endlich mal Zeit zu haben für ein Projekt, was ich schon lange vor mir liegen hatte. Und das habe ich super effizient geschafft. Und ganz ehrlich, wann hat man mehr Zeit als zwischen den Jahren? Und ich war sogar noch arbeiten. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja, weiß ich gar nicht, was ich so sagen soll. Ja. Weil, also für mich, ich bin da echt so ein Traditioneller. Ich brauch das irgendwie. Also echt? Das ist ja nun keine Tradition, die so fest in demselben Muster von allen gelebt wird oder so. Ja. Aber für mich ist das schon so ein, ich brauch so meine Punkte im Jahr. Die für mich so, wie das Meilenstein klingt jetzt ein bisschen falsch, aber im Prinzip, ich brauche so meine Meilensteine im Jahr, die ich dann auch so voll auslebe, so zur Orientierung und ja, keine Ahnung, da gehört für mich das Jahresende und Silvester eigentlich auch dazu. Also gehört voll dazu. Naja, also man hat ja schon so seine Aufgaben zum Jahresende, ne? Also ich habe hier zum Beispiel so einen 3-Monats-Kalender, wo immer meine Termine, die festen Termine drinstehen, Geburtstage und so. Und den mache ich schon zum Jahresende immer neu, hänge den wieder auf, mache den alten weg. Und da blättert man ja auch schon so ein bisschen durch und überlegt wieder, oh, was kommt denn da alles wieder im Jahr auf einen zu? Und das ist eher so ein bisschen, aber ansonsten, ja, was machst du denn noch zum Jahreswechsel? Klar, kannst du jetzt. Ich habe schon so den Mindset, jetzt geht's frisch los. Also, okay. So, dass ich dann schon sage, okay, jetzt befreie ich mich von allem, was im letzten Jahr ist. Ja. Ich hatte das versehentlich beruflich mitgenommen. Ich hatte am 2. Januar gleich einen Termin und dann hieß es so, wie sieht's denn aus? Hast du das von letzten Jahr, das, was wir am, keine Ahnung, wann das war, 27. Dezember oder wann, beschlossen haben, auch schon durch. Und da sagte ich, nee, ich fange jetzt frisch an wieder mit allem. Genau. Das habe ich im alten Jahr gelassen. Ja, aber du hast ja schon diesen Effekt, wenn du halt Silvester durchmachst und lange wach bleibst, dann ist der 1. Januar schon wieder so ein Gurkentag. Und das ist doch, das ja, finde ich irgendwie. Das finde ich auch gut. Das ist für mich tatsächlich so ein okayer Tag, wo nichts passieren muss. Das stimmt, man nimmt sich für den 1. Januar eigentlich nichts vor. Ja. Aber ich finde das eigentlich auch geil, also weil das ist so ein Tag im Jahr, an dem man nichts gemacht wird. Okay, hast du also schon hinter dir dieses Jahr, außer die Tür geöffnet. Ja. Nee, ich hatte da auch mal tatsächlich so einen Schlüsselmoment, also ich fühle mich auch mal so ein bisschen getrieben und versuche meine Zeit irgendwie mit sinnvollen Dingen zu füllen und mag das halt so abgammeln nicht, also das hat sich ein bisschen geändert, man wird ja auch nicht jünger. Ja. Auf jeden Fall hatte ich einmal diesen Moment an einem 1. Januar, wo ich dann wirklich auf der Couch gammelte und alle um mich rum gammelten auch. Und ich dachte so erst so, hoch. Und dann war so mein Gefühl, eigentlich ist es richtig geil. Ja, aber das hast du doch, du kannst doch theoretisch jedes Wochenende gammeln, wenn du das möchtest. Ja, könnte ich, aber dann greift mein psychologisches Problem. Ja, okay. Und das lässt das nicht zu. Also ich hab ein schlechtes Gewissen, wenn ich gammel. Also ich gönne mir das dann, also ich muss mir das wirklich ganz bewusst gönnen und muss sagen, nee, heute ist das mal okay. Hm. Aber ja. Das ist ja so eine Lebensstrategiefrage, ne? Also zum Beispiel hatte ich mal eine Zeit, wo ich wirklich darauf geachtet habe, dass einmal die Woche keine Termine dran stehen, damit man wirklich so einen Puffertag hat, ne? Wo man mal richtig ausschlafen kann, wo man nichts machen muss. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren, weil ich halt auch wirklich ziemlich stressige Wochen hinter mir hatte immer. Und das ist ganz cool. Und wie gesagt, ich habe ja die Zeit jetzt auch nicht rumgegammelt, ne? Also ich habe ja wirklich was geschafft für ein privates Projekt und die Zeit hat sich echt gelohnt. Nee, aber wenn du, das ist ja auch cool. Da war ich zufrieden mit. Du hast da so eine Phase, in der das ist, dann kann man sich auch immer gut drauf einstimmen. Und das ist, glaube ich, was ich brauche. Ich brauche diese festen Terminlichkeiten, um mich da einstimmen zu können. Also ich brauche mein Weihnachtsfest, um mich da auf Familie einstimmen zu können. Mhm. Ich brauche den Jahreswechsel, um zu sagen, okay, abgeschlossen, neues Jahr. Ja. Nee, aber da bin ich total anders, weil diese ganzen Events, was hast du, Weihnachten, Silvester, Neujahr, Ostern, was gibt's noch alles? Also ich muss auch die Wohnung dann entsprechend dekoriert haben. Also wir haben tatsächlich noch den Weihnachtsbaum stehen, wir haben ja die Abholtermine in der letzten Ausgabe zusammen mit Marc schon besprochen. Ja. Wir werden wahrscheinlich doch den ersten Termin, übrigens stimmt im Internet offenbar nicht, weil wir haben zwei andere Termine, das geht tatsächlich bis in den 20. Januar rein. Ich weiß jetzt nicht, welche Aussage richtig ist, die im Internet, wo man mit seiner Postleitzahl und Straße sucht oder die ausgehangen ist irgendwo, aber egal. Ja, und wie ich versprochen habe, bei mir hängen die Termine jetzt auch unten im Hausflur, ne? Also das, ich glaube, da habe ich die her. Ich glaube, da habe ich die auch her, ja. Bei mir hängen die, glaube ich, auch im Hausflur. Ja, finde ich gut, ne? Ja, aber wie gesagt, also klar, jeder hat da einen anderen Anspruch an sich und ich finde so ein Silvesterabend, der vergeht halt auch schnell, ne? Also, ob du nun jetzt hier irgendwie in der Gruppe groß feierst. Also, das wird auch die nächsten Jahre wieder passieren. Also, ist ja jetzt Silvester, nicht so. Silvester natürlich. Nee, genau. Kommt wahrscheinlich wieder, oder? Die Chance Silvester, ist ja. Es wurde angekündigt dieses Jahr. Also, es wird nächstes Jahr wohl fortgesetzt. Muss man ganz hinten im Kalender gucken. Ja. Also, anders als in diesem Jahr wird es ja nächstes Jahr eine Änderung geben, ne? Denn die Schulferien sind ja bereits am 2. Januar zu Ende im nächsten Jahr. Das heißt, am 2. Januar geht die Schule wieder los. Das wird für alle natürlich ein bisschen anders, weil das war diesmal super entspannt. Zwei volle Wochen. Da sind zwei volle Wochen in Berlin gewesen. Ne? Das war noch eine zusätzliche Woche. Jetzt. Ja. Genau. Die Schulwoche hat jetzt erst begonnen. Wir sind jetzt in der Woche mit dem 10. Januar. Genau. Das heißt, das war der 7. oder sowas, ne? Der 8. Am 8. Januar, genau. Ja, und das haben, glaube ich, viele genutzt, ne? Weil man hat auch gesehen, die Bahnen waren recht leer letzte Woche noch, das war echt schön. Wird nächstes Jahr anders sein und da feiern vielleicht die Leute auch wieder anders Silvester. Wobei ich finde, also was gerade so Schulferien betrifft, die beginnen auch zu Weihnachten relativ spät immer, finde ich. Also ich habe das als Kind schon nicht so geil gefunden. Es gab Jahre, da bist du am 23. Dezember noch zur Schule gegangen und da war erst der nächste Tag frei gewesen. Oder lass es den 22. Dezember gewesen sein und der 23. war erst frei. Aber das ist alles relativ knapp bemessen. Genau. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich hatte auch tatsächlich nur zwischen den Jahren, also ich war auch, war der 23. noch ein, das war ein Freitag. Ich war bis zum 23. arbeiten. Der 22. Der Heiligabend war ja ein Sonntag. Also. Ach so, ja, richtig. Ja. Ich habe jetzt nur, weil Eisbärenspiel gewesen ist, dachte ich, wäre am Freitag gewesen. Ey, du warst bei einigen Eisbärenspielen inzwischen. Nee, genau. Also ich hatte jetzt auch tatsächlich erst ab dem 23., dem Samstag quasi frei. Mhm. Dann über die Weihnachtsfeiertage. Die sind ja immer voll mit Happenings. Ne? Genau. Und dann war der 27., 28., 29., 30. So wirklich, also so wie eine Woche hat sich das nicht angefühlt. Ja, und am Ende geht es auch immer ganz schnell vorbei, finde ich, ne? Also, das ist ja sowieso, ja. Aber ja, naja, wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid, egal wie ihr Weihnachten, Silvester verbracht habt, ob ihr eine große Party mit geschmückten Wohnzimmern gemacht habt oder ja, ganz ruhig einfach ins neue Jahr gestartet seid. Jedem das eine. Ich kann euch nur raten, aber du hast natürlich recht, Stefan, eben das Seine, aber ich kann euch nur raten, das voll mitzunehmen. Weil ich finde, ich weiß nicht, das ist so ein... Du brauchst die Action. Das ist wie so ein Leuchtturm im Jahr. Wie so ein Landmark war der Begriff, den ich vorhin nehmen wollte. Wie so, okay. Weißt du, das ist ja. So ein Orientierungspunkt irgendwie. Aha. Ja. Ja. Ja, ist ja auch okay, ne? Weil sonst ist das doch wie so eine Endlosschlaufe. Wenn es jetzt für dich so ganz normal einfach weiterrollt, ja. Das muss so. Nee, stopp jetzt hier und dann geht's neu los. Sozusagen. Ja, der Reset-Knopf. Irgendwie schon. Wir starten ja übrigens auch ins neue Jahr mit dem Instrument des Jahres. Oh. Jetzt darfst du mal raten, was das Instrument des Jahres ist. Da läuft es übrigens so rum, das Instrument des Jahres 2024 wurde quasi jetzt zum Jahresbeginn gewählt. Das Instrument des Jahres ist die Ukulele. Nein, es ist die Tuba. Aber du bist nah dran, das Instrument des Jahres 2023 war eine Mandoline, also ein Saiteninstrument. Hm. Die Tuba ist bekanntermaßen ein Blasinstrument. Genau. Und die Tuba, ach Quatsch, nicht die Tuba, das Instrument des Jahres, also wir hatten ja schon mal eine Sendung gehabt, wo es nur um Dinge des Jahres ging. Hm. Da war mir gar nicht bewusst, dass es auch ein Instrument des Jahres gibt. Es gibt gewählt die verrücktesten das, Dinge. Ja, seit 2000, was habe ich mir für 2008? Seit 2008 vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein initiiert, mittlerweile von mehreren Landesmusikräten, was auch immer die machen, mit unterstützt. Weitere Infos findet ihr unter www.instrument-des-jahres.de. Ja, sehr cool. Gab bestimmt eine große Gala. Ja, aber es gab tatsächlich ein Event dafür, wo wahrscheinlich dann Tuba-Konzerte abgehalten wurden. Nicht schlecht. Ja, cool. Ich auch übrigens an der Stelle, kleiner Tipp an den Landesrat, Landesmusikrat Schleswig-Holstein, ihr solltet, wenn ihr mit Copy und Paste eure Jahresinstrumente auf die neue Seite bringt, wenigstens den Instrumentennamen austauschen. Und die Jahreszahl. Genau, weil es sieht ein bisschen komisch aus. Die Jahreszahl wurde erfolgreich ausgetauscht, nur das Instrument wurde im Text vergessen. Naja. Kann ja mal passieren. Wo Menschen sind, passieren auch Fehler. Richtig. Na? Und apropos, so soll es auch. Was für ein Übergang. Ich habe nämlich schon dieses Jahr ein, wie sagt man das? Marc hat ja auch immer mal so Situationen gehabt und du auch, wo ihr euch so ein bisschen über Firmen echauffiert habt, wo irgendwas schiefgegangen ist. Kann ich mich erinnern? Auch nein, du, René. Wir jammern nicht, wir berichten. Ja, wir berichten natürlich total investigativ darüber. Und emotionslos. Richtig. Und mir ist auch so eine Scheiße passiert. Nein, ich hatte mir Schuhe bestellt. Warte, sprich nicht weiter. Was sind die ganzen Kästen hinter dir? Ja, genau. Das sind Schuhkartons. Nein. Dachte mir, okay, bestelle ich mir gleich zwei Paar davon. Die kamen auch recht schnell in einem großen Karton. Und dann habe ich den Karton aufgemacht und habe gesehen, da sind ja zwei unterschiedliche Schuhkartons drin. Das ist ein bisschen komisch, wenn man zweimal dieselben Paar Schuhe bestellt. Und so war es dann auch. Waren nur Socken drin? Leider waren meine bestellten Schuhe nur einmal geliefert. Und das zweite Paar waren irgendwelche Frauen-Winterstiefel, so eine langen, hohen Stiefel. Ja. Jetzt musst du den Krempel nach China zurückschicken und darauf hast du keine Lust. Und jetzt, nein. Und jetzt ist es so, ich habe dann dort angerufen, kostenlose Hotline, muss man nur auch sagen. Wir können ruhig sagen, dass es, du kannst ja mal raten, welche Schuhgeschäfte du kennst. Also ich kenne Deichmann, ich kenne Reno. Das war schon mal ein Volltreffer. Na, Reno nicht schon pleite? Die verkaufen doch gar nichts mehr, oder? Jetzt, wenn du mir jetzt gerade erzählst, dass Schlecker auch nicht mehr gibt, dann raste ich aber aus. Ja, und bald gibt es bestimmt Karstadt auch nicht mehr. Ja, und gut, Lila Becker macht auch dicht in vielen Fällen. Dort angerufen, kostenlose Hotline, muss man ja auch mal positiv erwähnen. Ne? Der Dame das erklärt das war sehr witzig, weil sie fing dann gleich so an, ich schicke Ihnen Rücksendeetikett, alles super, kennt man ja heute. Ne? Dann noch ein 20% Gutschein für Ihre nächste Bestellung. Ne? Und dann dachte ich so, okay, das war es jetzt, aber was ist jetzt mit dem Geld, was ich jetzt zu viel bezahlt habe, ne? Und dann habe ich die nochmal gefragt. Und sie hat es, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden am Anfang, aber sie meinte dann, ja, was du dann zurückschickst, das buchen wir dann, zahlen wir dir dann zurück. Und jetzt bin ich mal gespannt, habe ich heute in die Packstation gepackt. Und ich hoffe, das geht gut. Aber das ist zum ersten Mal passiert. Also ich bestelle öfter Online-Schuhe und naja. Also dann kann ich ja von meiner Paketsituation, die passt dann ganz gut auch. Gibt es da eine Fortsetzung? Ich hatte erzählt, ich habe einen Router bekommen. Ja. Von Pür, nee, nicht Pür, Vodafone. Oder O2, ich ja, weiß von nicht Vodafone, früher Kabel ja. Deutschland, ja. Kabel, für einen Kabelanschluss. Ja, und das, ich muss das alte Gerät doch zurückschicken. Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie weit ich erzählt habe. Und dann habe ich doch die Information bekommen, mein Gerät sei nicht angekommen. Oh. Ah, nee, ich habe, genau, nee, genau, ich sollte es zurückschicken. Ich habe bis zum 21. Januar noch Zeit, also das sind von heute noch 10 Tage. Mhm. Aber ich habe natürlich gewissenhaft sofort im Dezember schon das Gerät auf den Weg gebracht. Ja. Ist ja ganz simpel, einfach in die Kiste packen, dann den Retouraufkleber rauf zur Poststelle gegangen, abgegeben, diesen kleinen Bon bekommen, den kleinen Bon eingepackt, so. Alles wunderbar, dann denkst du ja, läuft, der Rest läuft von alleine. Und dann bekam ich eine Mail mit der Info vor ein paar Tagen, ich möge doch das Ding zuschicken. Jetzt dachte ich, in 10 Tagen wird DHL das ja wohl geschafft haben, diese Kiste zum Empfänger zu bringen. Ja. Dann habe ich da angerufen, erstmal bei Vodafone und habe gesagt, ja, das Päckchen ist noch nicht angekommen. Und dann sagte die am Telefon, ist doch kein Thema. Sagen Sie mir doch einfach den Code von Ihrem Retourenbon. Ich sage, wie? Da war noch ein Aufkleber mit drin, den Code. Das müssen Sie doch irgendwie haben. Ich habe diesen Zettel, glaube ich, nicht mehr. Nee, nee. Also den Retourenaufkleber, da können wir nichts zurückverfolgen. Wir brauchen die kleine Quittung, die Sie kriegen. Okay. Dachte ich, ja, kack. das Ding ist, ich sortiere manchmal Dinge aus und ich kann mich auch entsinnen, dass ich im Büro den Zettel in der Hand hatte und dachte, DHL, was habe ich denn? Bewerbungsunterlagen mache ich schon lange nicht mehr, brauche ich nicht für die Steuererklärung. Ach, in den Schredder. So, und jetzt habe ich überlegt, nach der Scheiße, wann habe ich das gemacht, wann kommen die Putzleute? Und das war am Wochenende und ich wusste, die kommen definitiv am Folgetag früh. Bin ich also am Sonntag nach Friedrichshain ins Büro gefahren, hab den Mülleimer genommen, der war noch gut gefüllt, also die Putzleute waren nicht da, hab den Mülleimer ausgekippt und habe tatsächlich den Bon gefunden. War erstmal erleichtert, weil so konnte ich zumindest beweisen, dass ich es verschickt habe. Ne, weiß der nie, wo sowas versackt. Und auf jeden Fall wollte ich am Montag dann dort anrufen, also am Folgetag und Bescheid sagen. Und dann hatte ich aber meine Kundennummer nicht parat und dachte ich, okay, ich habe noch 10 Tage Zeit, das zu klären. Machst du am nächsten Tag und kriege am Nachmittag eine E-Mail. Vielen Dank, Ihr Gerät ist eingetroffen. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber normalerweise reicht ja auch der, da das ja alles getrackt wird, reicht ja eigentlich auch diese Verfolgungsnummer. Weil ja, und die Verfolgungsnummer steht auf der Quittung. Das ist ja, was ich nicht verstanden habe. Die erzeugen einen Retourenschein. Ja. Da muss doch, also ich meine, den Zettel, den die mir geben, den klebe ich doch aufs Paket drauf. Ja. Da muss doch irgendeine verwertbare Information sein. Ja, kannst du aus dem Strichcode rauslesen. Der da drauf. Ja, offenbar aber nicht. Also offenbar wussten sie nicht, was sie mir für einen Retourenaufkleber, vielleicht produzieren die einfach in Masse. Weil was die nämlich machen ist, die nehmen, die erzählte mir dann so, das ist doch alles digital. Wenn sie das über die App machen, dann sehen sie doch in ihrer App das. Dann denke ich so, jetzt belehrt die mich, dass ich es digital machen soll. Und jetzt kommt's. Bei denen läuft es dann nämlich so, die Kiste kommt an, da packt ein Mensch die Kiste aus, genau, nimmt das Gerät raus, und schreibt es. Sich die Nummer ab. Hoffentlich scannt das, ich war mir unsicher. Ach so. Ne, schreibt die Nummer, nimmt die Nummer raus, guckt dann, zu welchem Auftrag die gehört und dann machen sie einen Haken dran. Und dann dachte ich, na toll, ihr habt so einen mega manuellen Prozess. Ne? Naja, aber ich höre schon raus bei dir, René, du nutzt die Post-Service-Dienstleistungen nicht digital. Also das, aber wie soll ich denn das digital nutzen, wenn die mir einen Retourenaufkleber geben? Was soll ich denn dann bei der Postdame sagen? Soll ich das Päckchen abgeben und mein Handy drauflegen? Also das hat ja sogar den Vorteil, dass du, wenn du zum Beispiel eine Packstation in deiner Nähe hast, so wie ich es heute gemacht habe, ich habe einfach das Paket genommen, Retourenaufkleber drauf, ab in die Packstation, dann brauchst du gar nicht mehr zum Post rein. Achso, das heißt in der App scannst du dann den Retourenschein? Genau, weil das ist ja quasi eine Sendung, die vorbereitet ist für dich. Das heißt, aber warte mal, bei der Packstation mag das ja sein, da kriege ich ja auch eine Quittung. Aber wie hätte ich es denn bei der Poststelle machen müssen? Du gibst es ja auch nur ab. Und ja, ich hätte das Päckchen abgegeben und dann hat die auf den Knopf gedrückt und dann kam eine Quittung raus. Ich brauche jetzt aber das Ding in digital. Wie hätte ich denn das ins Handy bekommen? Das ist ja letztendlich der Ausdruck von dem Digitalen. Da müsste die Sendungsnummer auch draufstehen. Ja, und wenn man den Zettel halt nicht mehr hat, wie hätte ich denn die Sendungsnummer in meine App bekommen? Auf dem Wege, dass ich den Retourenaufkleber im Brief habe? Du hättest den Retourenaufkleber hättest du scannen müssen. Weil ich habe heute auch gesehen, das wurde schon abgeholt und sozusagen auch zurück vom Empfänger angenommen. Und damit weiß ich, es ist angekommen. Ja. Also ist echt gut. Da müssen wir haben ja Zeit, das können wir als guten Vorsatz für 2024 nehmen. Wir digitalisieren René. Weil er scheint ja sehr viel mit der Post zu machen. Ich mache nicht viel mit der Post. Das hörte sich in den letzten Folgen aber anders an. Das waren die einzigen zwei Sachen, mit denen ich in 2023 zu tun hatte. Okay. Postmäßig. Apropos Post, hast du schon aus deinem Umfeld mitbekommen, dass anscheinend mittlerweile an vielen Standorten oder an vielen Straßen die Post nicht mehr so regelmäßig kommt? Nein. Okay. Ich meine, wir haben gerade Streikzeit, da würde mich das auch nicht wundern. Ja, aber streikt die Post? Also gut, es war Winter, es waren viele Krankheitsfälle natürlich. In den Medien entnimmt man ja, als wäre jetzt gerade Generalstreikzeit. Ja, Bauern. Ich habe bei Wikipedia mal überprüft, Generalstreiks sind in Deutschland gar nicht zulässig. Also, okay, braucht man keine Angst haben. Ja, irgendwie, es war jetzt die, kannst du gleich von deiner Postgeschichte da erzählen, aber irgendwie war jetzt gerade so eine Panikwelle gewesen. Ja. Wir haben es ja mitgekriegt, wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo der Traktorenstreik, der Deutsche Bahnstreik, und das wurde so komplett generalisiert, dann hieß es, geht unbedingt einkaufen, damit ihr noch was zu essen bekommt. Und dann frage ich die Leute, wo habt ihr denn diese Info her? Und dann sagen Bildzeitung. Bei TikTok. Ach so. Und dann denke ich, hä, du hast TikTok? Als Nachrichtenquelle, ist super seriös. Und als Nachrichtenquelle auch noch, ne? Ja, naja, er hat sich bei Facebook noch abgesichert. Ja. Das war dann auch eine Person, die deutlich älter war als ich, wo ich mich frage, weißt du, für negative Nachrichten ist TikTok gut genug, aber mit der Zeit zu gehen, ist sonst überhaupt nicht drin. Ja. Also ich bin gespannt, aber du hast recht, also jetzt der Januar beginnt schon ganz schön heftig. Streiklastig, genau. Aber ja, wird auch wieder mal zu Ende sein, hoffentlich. Aber was ist jetzt mit der Postgeschichte? Also auf den Streik ist das ja nicht zurückzuführen. Nö, du sagst, keine Ahnung. Also ich habe eigentlich keine Probleme bei mir. Andere ich sagen, ja hier, wir haben schon lange keine Post mehr gekriegt. Weiß ich nicht. Frag mal die Person, ob vielleicht das Praline-Abo ausgelaufen ist. Okay, kann ich machen. Im letzten Jahr. Ja. Apropos, du hast gerade von Streik gesprochen. Zum neuen Jahr hatten wir auch gesagt, ändert sich ja noch was. Nämlich die Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, warst du dieses Jahr schon essen? Ich habe dieses Jahr noch nichts gegessen. Ah. Nein, ich war im Restaurant. Ich war im Restaurant gewesen und zwar zur Goldenen Schwalbe. Aha. McDonald's. Okay. Zum Goldenen M. Die Preise haben sich da, zumindest habe ich nichts gemerkt, nicht verändert. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, weil auch das gehörte zu dieser Panikmache. Ne? Ja. 2024, das fällt weg, das wird teurer. Mhm. Also erstmal, habe ich das richtig verstanden, dass das total bekannt war, dass die Mehrwertsteuer wieder auf den alten Satz, also sie wurde schon ja nicht lange erhöht, sondern sie ist auf den alten Satz zurückgefallen. Genau. Das war bekannt. Ja. Das heißt, die Meldung, dass die Mehrwertsteuer für Gastronomie erhöht wird, kann bewusst falsch verstanden werden. Ja, die wurde quasi wieder zurückgesetzt, ne? Auf ja, okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Jetzt, dann hieß es ja in der Presse auch, mit Sicherheit berechtigterweise, dass die Preise nach oben gehen werden. Ne? Mhm. Jetzt, da habe ich mich gefragt, als die runtergesetzt wurde, das war ja Ursache war ja Corona und die Umsatzausfälle in der Branche. Ja. Als die zurückgesetzt wurde oder runtergesetzt wurde, die Mehrwertsteuer damals, sind da die Preise günstiger geworden? Ist das eine blöde Frage? Was für eine Vorlage. da erinnere ich mich nämlich, erinnere mich dran zum Thema Tradition zum Jahresende, ne? Urban Priol, den kennst du vielleicht. Kabarettist, Komiker. Sein Jahresrückblick, da hat er genau das Thema angesprochen und meinte auch so, die Panik ist völlig unbegründet, weil als die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, wurden ja auch nicht die Preise gesenkt, also wird es jetzt ja auch keine Änderung geben. Natürlich ironisch gemeint. Ne? Na, das ja, genau. Okay, also das heißt, die Antwort ist, nein, die Preise wurden nicht gesenkt. Richtig. Ja. Weil dann hätten die ja nichts mehr. Was soll ich dazu sagen? Es ging ja darum, dass die entlastet werden, die Restaurants in der Corona-Zeit, ne? Weil natürlich die Kundschaft wegblieb. Aber ich gehe davon aus, dass natürlich die Preise noch steigen werden. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Restaurants entsprechend Karten drucken müssen und so weiter. Und das ist natürlich auch nochmal Aufwand und Kosten. Und das spätestens, wenn das nächste Mal passiert, werden bestimmt die Preise auch ein bisschen steigen. Weißt du, was ich Also jeder hat ja das Recht, seinen eigenen Preis zu bestimmen. Alles fein, habe ich gar kein Problem mit. Aber wir sollten auch immer im Hinterkopf behalten, wir sitzen alle im selben Boot. Mhm. Ne, und wenn ich morgen von meinem Kunden doppelt so viel Geld verlange, nee, warte, das ist jetzt überzogen, so brauchen wir nicht kommen. Wenn ich von meinem Kunden mehr Geld verlange, dann braucht der natürlich auch wieder mehr Geld. Richtig, ne? Kettenreaktion. Das ist eine klassische Kettenreaktion und die Streiks, die jetzt stattfinden, da musst du dir mal die Bedingungen angucken. Ja. Da geht es um 35-Stunden-Woche. Mhm. Da frage ich mich. Bei vollem Lohnausgleich. Was mache ich falsch? Warum streike ich nicht? Warum gebe ich mich mit 37,5 Stunden zufrieden? Tja. Ja. Also, aber jeder hat das Recht, seine Forderungen, die er möchte, zu stellen. Aber man müsste manchmal auch überlegen, ob die Forderungen realistisch sind. Und man müsste auch mal nach links und rechts gucken und überlegen, was das für Folgen hat. Und passend dazu hatte ich bei Freunden im Status gesehen, so einen Artikel, die Quelle weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, aber stand TikTok. So die reißerische Überschrift, irgendwie Sterne-Restaurant in Berlin verlangt 43 Euro für einen Schnitzel jetzt. Und dann habe ich einfach nur geantwortet, ja, und wie viel waren es vorher? Und dann haben sie gesagt, ja, stand nicht im Artikel. Ja, und dann habe ich gesagt, toller Artikel, ne? Ja. Weil das hat vorher wahrscheinlich auch schon 35 Euro gekostet Genau. und da hat sich kein Mensch aufgeregt. Ja, also das sind genau so eine Beispiele, wie du sagst. Und dieses reißerische, diese Sensationsgier finde ich auch sehr, sehr unangenehm. Also ich hatte ja gerade gesagt, zum Jahresbeginn war das so Listen mit, was alles teurer wird, aber eben diese Mehrwertsteuererhöhung, die ist eine Erhöhung faktisch, aber es ist keine Überraschung. Sie fällt halt nur auf den Ursprungspreis zurück. Und dann war da auch gewesen, Subventionen für E-Autos fallen weg. Ja. Ne? Also da werden so 1000 Sachen zusammengesucht. Und ich sag dir ganz ehrlich, die Leute, die so eine Aufreger-Dinger wegschicken, das sind dieselben Leute, die sagen, was ein E-Auto? Die sind ja viel umweltschädlicher als ein Benziner. Ja, wobei bei den E-Autos stimmt es ja, ne? Weil das hat ja die Regierung ganz kurzfristig gecancelt, diese Subventionierung. Und da sind aber jetzt die meisten Autohersteller eingesprungen und haben gesagt, wir übernehmen das weiter. Weil das war ja unter Umständen die Situation, du hast dich für ein E-Auto interessiert und hast schon mit der Subvention gerechnet und die wurde dann plötzlich gestrichen. Mhm. Und also das hat man ja auch so mitbekommen. Aber sowas hat ja unter Umständen auch immer Gründe. Und ich finde halt nur blöd, wenn da 1000 Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, gesammelt in ein bestimmtes Licht gerückt werden. Dahinter ist ja ein Narrativ. Genau. Steckt ja noch eine zusätzliche Message hinter. Mhm. Und die ist halt meist falsch. Die verunsichert Leute. Die fängt an, Leuten Sorgen zu machen. Und das finde ich, das sollte dann schon relativ transparent dargestellt werden. Auf jeden Fall. Und eine Sache hast du ja vergessen, oder wir in der Aufzählung, was eigentlich teurer wird zum neuen Jahr. Und das ist natürlich auch Benzin. Da gab es ja auch Überschriften. Habe ich jetzt auch gehört, dass das nicht. Hat jetzt gerade jemand aufgegriffen. Ja. Da habe ich in irgendeinem Status gelesen und da stand: ey, vor, keine Ahnung, XY war der Preis genau derselbe, da ist nichts teurer geworden. Oder kommt also, das erst noch? Genau, nee, das hat mich auch gewundert, denn der Benzinpreis ist ja schon zum Ende des alten Jahres deutlich gesunken und hat sich jetzt im Prinzip nicht großartig verändert. Ne? Das ist auch sehr erstaunlich. Aber wer weiß, was noch kommt. Warte, ich hab's hier. So, CO2-Steuererhöhung zum Jahreswechsel, da soll der Sprit drastisch versteuert werden. Das ist wohl die Ansage. Ja, allgemein, was heißt drastisch? Die Behauptung, die im Raum steht. Und dann steht hier, ein Scheiß ist passiert. Ich habe am 29.12. in Berlin für 1,69 Euro getankt. Und heute sind es 1,70 Euro. Und heute ist mitten im Januar. Ja. Ne? Also in dem Fall ist es eine drastische Preissteigerung von einem Cent. Richtig. Preissteigerung ist Preissteigerung. Ne? Ja. Also ja, wir wollen das, also ich möchte das auch nicht wegreden, ne? Aber wir müssen trotzdem, also ich verstehe dieses, weißt du, als wenn man nicht schon genug Sorgen hat, dann kommen immer Leute, die da so raufkloppen und irgendwelches Zeug sich zurechtbiegen, finde ich gut. Ja, naja. Aber es ist halt das Mediensystem, ne? Die Leute saugen alles auf, was sie lesen, ohne da vielleicht zu hinterfragen. Und so. Ja, manchmal nicht mal die eigene Meinung. Ja. Eben, und apropos Meinung, das Schlimme ist, dass zum Jahresende ja auch ein sehr wichtiger Fernsehsender von uns gegangen ist. RTL. Nämlich Bild TV. Und jetzt kann man natürlich wenn man vorher schon nicht Bild TV geguckt hat, kann man es jetzt erst recht nicht mehr gucken, Gott sei Dank. Ja, aber jetzt kann man es auch scheiße finden. Alles wird uns genommen. Ich finde es auch, ja. Kann ja wohl nicht sein. Also, weißt du, warum Bild? Warum nicht irgendeinen anderen Sender? Richtig. Irgendeinen mit drei Buchstaben. Hä, ist das eins? Hä? Okay. Das eins hat nur drei Buchstaben, das andere ist eine Zahl und ein Punkt. Aber ich will dir was Positives sagen, weil ich habe ja nicht umsonst nach den Restaurants gefragt. Also ich war essen, vielen Dank, wurde eingeladen und war beim Inder und habe mir natürlich traditionell einen Yogi-Tee bestellt. Und ich habe mir, als ich jetzt einkaufen war die Woche, muss ich unbedingt erzählen, habe ich mir endlich auch Yogi-Tee mal für zu Hause gekauft und die ganze Bude riecht danach. Das ist so lecker. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber total toll. Ich trinke ehrlich gesagt Tee gar nicht. Ah. Ist nicht gut für die Zähne. Also. Ja, ist aber das Einzige im Leben, was nicht gut für die Zähne ist. Ansonsten glaube ich, ist gut, mal was Warmes im Magen zu haben. Genau. Nein, das ist jetzt auch falsch rübergekommen. Nein, das ist ja auch. Ich trinke gerne kalte Getränke und ich glaube, dass das jetzt auch nicht so gut für den Darm und dafür die, wo geht das hin? Das geht den Hals runter und der Magen-Darm-Ausgang, genau. Und warte mal, du sagst, was für ein Tee? Yogi. Was macht den Yogi-Tee aus, weißt du das? Das ist so ein Gewürztee. Okay. Gibt es beim Inder, also hat so. Schmeckt der auch würzig? Ja, definitiv. Schön mit Milch und Honig so ein bisschen und wunderbar. Riecht verdammt gut. Ich mag ja so hier Anis-Tee. Habe ich mir neulich auch gekauft, auch nicht schlecht, ja. Denn ich mag, was ich nicht, also Fruchttee, ja, geht so, was ich gar nicht trinken kann. Da rebelliert sofort mein Magen, ist schwarzer Tee. Ja, vielleicht muss es mit grünem Tee mal probieren. Nee, so, das sind genauso die Teesorten, die kann ich gar nicht. So Rooibos, irgendwie Fruchttee, das ist alles fein. Okay, ja, früher hatten wir das ja alles nicht, weißt du. Da hatten wir Kamille, Pfefferminz. Genau, ja, sowas natürlich auch. Sehr geil. Und heute hast du, was hast du, Salbei, Ingwer, sonst was, Weißt du, was ganz wichtig ist, wenn du ins indische Restaurant gehst? Nee. Also ich gebe dem Kellner mal gerne einen Tipp, wenn ich den Laden betrete. Okay. Ich sage immer zu ihm, fall nicht hin, du. Ja, dazu noch der Hinweis für euch, liebe Zuhörer. Das Witzbattle folgt noch. Das war nur später. Ein Teaser für den Witzbattle. Genau, aber der war schon mal gut. Dann können wir schon mal den ersten Witz streichen. Ne? Sehr die anderen schön. Zwei hast du gar nicht gehört. Die habe ich, hab ich am Anfang der Sendung schon untergebracht. Da hast du noch nicht drüber gelacht. Ah, okay. Ja, naja. Gibt es denn noch irgendwas Positives für Berlin oder Deutschland zu sagen? Ja, ich habe noch eine sehr positive Berlin- und Deutschland-Nachricht. Jetzt bin ich gespannt. Ihr kennt sicherlich das Problem, wenn ihr im Telefon, im Handy, den Stromstecker unten reinsteckt, um das Telefon zu laden, dann geht es manchmal nicht. Da muss man immer, manchmal zieht man den raus, steckt den andersrum rein und dann irgendwie in einer bestimmten Haltung geht es nur. Dafür gibt es jetzt seit diesem Jahr eine Lösung. Und zwar habe ich mir ein YouTube-Video reingezogen. Ihr braucht nur einen Zahnstocher. Also reinpusten. Das sollte ein Holzinstrument sein. Nee, reinpusten soll man tatsächlich. Also mit dem Mund okay, aber mit zu viel Druck soll man das nicht. Okay. Weil man sonst die Fussel in das Gerät reinbläst. Mhm. So, und was ich gemacht habe, ist, ich bin mit dem Zahnstocher rein. Ich habe ein Video gesehen, da ist einer mit dem Zahnstocher rein und dann hat er da, weiß ich nicht, so einen halben Bauchnabel rausgeholt. Also er hat das rausgeholt, was man bei dir im Bauchnabel findet. Ja, so wollte ich das ausdrücken. Und und jetzt habe ich das natürlich auch mal probiert. Und da, also nicht am Bauchnabel, sondern am Telefon. Also nicht, bitte geht nicht mit den Zahnstocher in den Bauchnabel. Ja, das tut weh. Das kann ungesund enden. Ja. Und auf jeden Fall habe ich da ein bisschen rum und da kam halt, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass da jetzt nicht diese riesen Fluse rauskam, weil ich natürlich gehofft habe, dass mein Ladeproblem so gelöst wird. Mhm. Aber ich habe das eine ganze Weile so in die Ecken und dann so ein bisschen rausgekratzt und dann kam so Füsselchen für Füsselchen und dann ging's wieder. Mit dem positiven Erfolg, dass alles wieder wie früher ist, das Telefon lädt am Kabel. Also schön. Wenn ihr das Problem habt, manchmal lohnt es sich, in irgendwelchen Löchern rumzupopeln, dann kann man auch sehr positive Ergebnisse erzielen. Ja, also. Aber vorher fragen, ne? Das stimmt. Nicht einfach machen. Einfach fragen. Genau. Aber das ist ein Problem bei vielen technischen Geräten. Und mittlerweile ist ja so, dass die meisten Handyhüllen halt auch für diesen Bereich einen Schutz haben. Ne? Das gibt es ja schon. Schon lange. Ja. Und ich habe nur mal gedacht, was für ein Scheiß, da so einen Nippel sich ranzumachen, weil du musst ihn ja immer rausnehmen, wenn du das Telefon laden willst. Ja. Aber stimmt schon, wenn du das Telefon in der Hosentasche hast, das ist ja so eine Sammelstelle für... Ja, fasst mal in eure Hosentaschen, wenn die leer sind. Also bei Kindern ist es eine Sammelstelle für Sand. Ja, richtig. Aber bei Erwachsenen ist das garantiert auch eine Fusselgegend. Tja. Ja. Also nicht wegschmeißen das Telefon. Gebt ihm eine Chance. Zahnstocher und nicht mit der Büroklammer, bitte. Genau. Aber das ist eine gute Idee. Ich werde gerade mal meine Hosentaschen leeren, mal den Dreck rausmachen, damit mein Handy sicher ist. Und ich denke, in der Zwischenzeit können wir ein bisschen uns zurücklehnen. Musik machen. Hast du denn Musik? Nee. Nee, na toll. Dann wird es halt leider keine Musik. Da wird leider nur eine Matz, eine langweilige magnetische Aufzeichnung. Richtig. Ja, ich hoffe, sie leiert nicht. Die haben wir nur auch schon ein paar Mal runtergenuddelt. Ja, eben. Und ihr erfahrt im Prinzip auch nichts Neues. Wir sagen euch nur, wie ihr uns erreicht. Genau, wir machen das eigentlich nur, damit wir kurz ein bisschen Pause haben. Genau. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, da sind wir wieder. Und ihr seid ein Stückchen schlauer. Würde uns, wie gesagt, sehr, sehr freuen, von euch zu hören. Ja. Dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen öfter als letztes Jahr. Gerne. Und wen wir letztes Jahr nicht verlesen haben, Entschuldigung dafür. Kommt nicht wieder vor. Verantwortungsgebiet von Marc und der ist heute leider nicht da. Richtig. Deswegen schieben wir es heute auf ihn. Nein, also meldet euch bitte sehr gern. So, wir haben jetzt gerade in der einminütigen Pause gegrübelt, womit wir weitermachen. Ja. Und ja, ich habe einen richtig heißen, nee Quatsch, einen kalten Filmtipp eigentlich, aber nee, ist wirklich ein heißer Kandidat für mich auf den Film des Jahres 2024. Okay. Leider wieder hinter einer Bezahlschranke. Aber vielleicht habt ihr Freunde, die Netflix haben, dann einfach mal mit einer Flasche Wein und einer Tüte Chips vorbeigehen und sich da einladen auf einen schönen gemeinsamen Abend. Es handelt sich um einen 2-Stunden-Epos. Ui. Der Titel des Netflix, ist das Netflix-Film, er läuft auf Netflix. Der Titel ist La Sociedad de la Nieve. Ah, zu Deutsch, ja. Die Schneegesellschaft. Genau, genau. So, jetzt werden einige sagen, was ist das? Ja. Ganz einfach, ich habe es tatsächlich in der Vorschau gesehen und brauchte den Titel gar nicht lesen. Mir war sogar sofort klar, worum es geht. Und zwar geht es um die Flugkatastrophe des Fluges 571, oh. Eine 1972 in den Anden verunglückte Maschine mit 40 Leuten. Unter anderem ein, ich weiß gar nicht, ob es ein komplettes Rugby-Team war. Genau, die Rugby-Mannschaft aus Uruguay war an Bord. Mhm. Und ohne jetzt, der Fall ist ja relativ bekannt, gibt auch schöne Dokus dazu, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen. Im Kern der Geschichte steht die heikle Frage, darf man andere Menschen essen? Ah. Okay. Ja, wirklich ein richtig, richtig, richtig gut gemachter Film. So, also mich hat er voll so von der Intensität erinnert an die Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues. Also von dieser, wie es dich da reinzieht. Ja. Genau. Ja, müsst ihr euch angucken. Ich sage euch nicht, ob Leute überleben und wie viele überleben, wenn welche überleben. Ich kann euch nur so viel sagen, dass es sehr interessant ist zu sehen, wie die, ich weiß gar nicht, 72 Tage stecken die in den Anden fest. Oh. Hochgebirge, ja. Da ist nichts. Aha. Nichts außer Schnee. Ja, also ein sehr, sehr guter Film. Der hat mich echt geflasht. Fand ich gut. Mhm. Also gut. Absolute Schauempfehlung. Ja, also ich habe ja über die Weihnachtszeit auch ein bisschen Zeit gehabt, mal wieder so ein bisschen in die Streaming-Dienste reinzuschauen, den einen oder anderen Film mir reinzuziehen. Serien sind ja nicht so meins, weil ich finde, die dauern immer so lange und da muss man dranbleiben. Ne? Das macht halt eine Serie aus. Wobei, eine Serie habe ich geguckt, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Natürlich hat jeder drüber gesprochen, das LOL Weihnachtsspecial. Nee. Da verraten wir auch nicht zu viel von, aber sollte man sich angucken bei Amazon Prime Video. Und einen Film kann ich empfehlen, den ich geguckt habe, ein schöner Familienfilm. Vielleicht kennst du den, den gab es nämlich mal als Serie bei Netflix, Clifford, der große rote Hund. Vielleicht ist der schon mal über den Weg gelaufen. Also, das ist doch aber nichts, das ist doch was Älteres. Das ist ein, glaube ich, ein Kinofilm von 2021, genau. Ja, weil das war vorher eine Serie gewesen? Genau, wusste ich auch nicht. Das gab es früher mal als Serie. Genau, und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber das ist auf jeden Fall der Film, den ich meine. Gibt es aktuell bei Netflix und ja, sehr schön. Kleines Mädchen kriegt von einem geheimnisvollen Mann einen kleinen roten Welpen geschenkt und über Nacht plötzlich, als sie morgen aufwacht, ist der 3 Meter groß. Und dann beginnt sozusagen der Kampf, was kann das Mädchen tun, damit der Hund bei ihr bleiben darf. Also ein schöner Film auf jeden Fall. Da muss ich jetzt ehrlich sein. Nicht ein. Das triggert mich überhaupt nicht. Das macht das ja nichts. Das klingt total langweilig. Was guckst du denn mit deiner Tochter zum Beispiel? Oder mit deinen Kindern? Mit denen gucke ich zum Beispiel sowas wie die Schneegesellschaft. Okay. Ja. Der ist ab 16 Jahren. Ja, das ist ab 16 Jahren, alles fein. Das ist in Ordnung. Okay, warte. Braucht man im Jugendamt noch nicht Bescheid sein. Wir machen jetzt kurz so autokartenmäßig und lassen unsere beiden Filme gegeneinander antreten. Also ich muss dazu sagen, mein Film, habe ich vorher geguckt, hat sehr gute Bewertungen bei den ganzen Anbietern. Also der scheint sehr gut anzukommen. Okay, warte. Ups, sorry. Ich gucke mal eben, die Schneegesellschaft hat eine Wahnsinnsbewertung von 7,9 bei der International Movie Database, imdb.com. Okay. 7,9, das ist wirklich mega krass. Ja. Was hat deiner? Warte mal, bei der IMDb sagst du. Da muss ich mal gerade gucken. Sorry, wenn ihr Tastengeräusche hört, aber wir. Alles gut. Was hatte deiner? 7,9. Ja. Okay, meiner hat 5,9. Oh, das ist wirklich schlecht. Ja, ist jetzt die Frage. Nee, aber gut, ist ja Geschmackssache. Und wenn dir der Film gefallen hat, dann wollen wir dich dafür jetzt nicht irgendwie dissen oder. Nein, das ist. Also, das ist halt, glaube ich, auch immer spannend, ne? Weil die IMDb-Bewertungen weichen manchmal ab, wenn du so Google, Prime und die anderen Bewertungen siehst, die du direkt in der Google-Suche findest. Ja. Das ist sehr erstaunlich, ja. Aber ich würde auch mal auf die Menge der Bewertungen gehen. Absolut. Aber wenn wir schon mal dabei sind, was denkst du denn, was laut IMDb der bestbewertetste Film ist? Der beste? Und wir machen mal erstmal so, die höchste, also die 10 Sterne ist Maximum. Ja, gab es die überhaupt schon mal? Und das ist ein Durchschnittswert? Mhm. Und welcher ist der höchste Wert, den es in der IMDb gibt? Na, das ist bestimmt sowas wie Avatar. Nee, sag mal den Wert erstmal. Ach, den Wert. Du denkst, die höchste Sternzahl. Der höchste ist, glaube ich, 8,5. Nee, der höchste ist 9,3. Echt? Okay. Und der zweithöchste 9,2. Aha. Sind es aktuelle oder ältere? Und dann kommen einige 9,0. Nein, der Film 9,3 auf Platz 1 ist von 1994. Geht fast 2,5 Stunden. Ist es ein Western? Nee, du wirst nicht drauf kommen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil. Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gib mal einen Tipp, das würde ich jetzt raten. Okay, warte. Ich sage den Schauspieler, der mitmacht. Oh Gott. Ihr könnt übrigens auch mitmachen. Ja. Ne? Wahrscheinlich, vielleicht wisst es ja sogar schon. Einer der Schauspieler, der dort mitspielt, ist Tim Robbins. Keine Ahnung, wer das ist. Nein, ein Bekannter wäre Morgan Freeman. Morgan Freeman, okay. Keine Ahnung. Die Verurteilten. Die Verurteilten. Muss ich mir angucken. 9,3. Das ist wirklich 2,8 gut. Millionen Bewerbungen. Ja. Bewertungen, ja. Sorry. Ja, sehr gut. Gut, auf Platz 2 ein Film von 1972. Das ist zufälligerweise genau das Datum, wo der Absturz in den Anden war. Ach so. Der Film ist es aber nicht. Wir wissen ja, dass der nur eine 7,9 hat. Mhm. 9,2, 2 Millionen Bewertungen. Fast 3 Stunden ist der Film lang. Okay. Dort spielt mit Marlon Brando. Oh. Al Pacino. Vom Winde verweht oder sowas? Nee, weiß ich gar nicht. Nee, Al Pacino. Jetzt ist es eigentlich fast eindeutig. Sehr gern und oft beliebt zitierter Film in der Gangsterbranche. Ja. Der Pate. Der Pate. Auf Platz 3, und jetzt wird es echt neu, und da war ich wirklich überrascht, 2,5 Stunden, 9,0 Sterne, 2,8 Millionen Bewertungen, also gleichbedeutend mit den anderen Bewertungen. Ein Film von 2008. Hauptdarsteller unter anderem Heath Ledger, leider tot. Das war nicht war der also Film, ja. Einer seiner letzten Filme auch, ja. Soweit ich das weiß. Christian Bale. Bin ich raus. Da kenne ich zu wenig aus. Bin ich der Film. Morgan Freeman. Ja, schon krass, wieder. Morgan Freeman. Der räumt an. War ein Morgan Freeman-Fan, der da bewertet hat. Ist ein Batman-Film. Ah, Batman. The Dark Knight. Okay, The Dark Knight. Ja, okay. Und auf Platz 4, jetzt gehen wir schneller durch, auf Platz 4 tatsächlich der Pate 2. Aha. Auch mit 9,0 Sternen, aber nur 1,3 Millionen Bewertungen. Und auf Platz 5 die 12 Geschworenen. Auf Platz 6 Schindlers Liste. Es folgt Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Pulp Fiction, Herr der Ringe, die Gefährten, Forrest Gump, Fight Club. Ja. Ja, und dann sind wir schon bei 8,8er Wertung. Krass. Ja, krass. Ja, nicht schlecht, haben wir das auch mal kennengelernt. Ey, ich glaube, mein Ziel für 2024 ist, dass ich mir mal die Verurteilten angucke und der Pate. Dann schreibt er das Pate gleich mal auf. Muss man gesehen haben. Mhm. Das schreibe ich mir wirklich gleich auf. Ja, mach das mal. Weil dann, was in deinem Heftchen steht, geht ja nicht verloren. Das ist richtig. Übrigens auch eine Tradition, die ich aufbauen will, ja. Den sogenannten Monthly Review, dass ich mir auch mal angucke, was ich mir aufschreibe. Ah. Nein, ich greife gelegentlich drauf zurück. Einfach mal zurückblättern. Nicht in der Intensität der Pate. Ja, sehr cool. Und die Verurteilten. Werde ich gleich checken, ja. Ob das auf Netflix oder so läuft. Das erfahrt ihr eventuell schon in der nächsten Ausgabe. Eventuell. Eventuell aber auch eventuell. Nicht. Vielleicht haben wir auch viel geilere Themen. Ich meine, Marc muss ja seinen Gesprächsanteil in der nächsten Folge nachholen. Meinst du? Ja, würde schon sagen. Na, mal gucken. Ich meine, der hat heute kaum was gesagt, da denke ich. Dem fehlen ja jetzt bei unserer Stunde, fehlen dem ja locker 45 Minuten, die er sonst hat. Das stimmt, ja. Das muss er ja kompensieren irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ach, er kann sich gerade nicht wehren. Ja, armer Marc. Ja, ich habe noch eine gute und eine schlechte Nachricht, René. Warte mal, kannst du das den amerikanischen Weg machen? Da brauchst du eine gute Nachricht, eine schlechte und dann eine gute. Du machst ja diese Sandwich-Technik. Ach so. Oder Burger-Technik. Hast du noch zwei gute Nachrichten, dann sagst du eine gute, eine schlechte und eine gute. Wird schwierig. Aber wir machen die schlechte zuerst, okay? Ja gut, vielleicht wir haben ja genug gute Nachrichten gerade gehabt. Ja, vermutlich wird es ab 2050, hat man jetzt gelesen, keine Schokolade mehr geben, so wie wir sie jetzt kennen. Okay. Das hat mich sehr schockiert, gerade jetzt, wo Weihnachten war. 2050, das ist in 30 Jahren, naja, nicht ganz 30 Jahre. Oh Gott, ey, du kannst ja noch schlechter rechnen als ich. Nee, wieso? Das kann man ja genauer ausrechnen. Das sind 26 Jahre, mein Gott. Ja, hat wohl lange gedauert. Nee, du hast extra noch ein paar Worte gesagt, damit du nicht rechnen musst, damit ich es ausrechne für dich. 26 Jahre, jetzt wollte ich gerade ausrechnen, wie alt ich dann bin. Das erlebe ich sogar noch. Okay. Ja, ne, das wäre ja auch schlimm, wenn nicht, ne? Am Krückstock erlebst du es noch. Ja, und was ist der Grund? Naja, also ich sag mal so, Experten sind sich einig, es wird immer wärmer und das Problem ist, die Kakaobohne, die ist halt sehr empfindlich, die Kakaopflanzen, die wachsen zum Beispiel wo, René? Weißt du das? In, jetzt kommt der Doku-Fan hier, mal gucken. In Uruguay. Fast, Elfenbeinküste oder Ghana zum Beispiel. Ist ein Nachbarland von Uruguay, ne? Ghana ist auf jeden Fall schon mal Afrika. Echt? Und Uruguay, möchte ich behaupten, ist in Südamerika. Aber ich kann mich auch täuschen. Uruguay ist Südamerika, genau. Und Ghana und Elfenbeinküste. In Afrika. Würde ich jetzt auch mal spontan sagen, ne? Also. Wir behaupten das jetzt einfach ja, so. Prüft doch eh keiner nach. Genau, wir posten es bei TikTok, dann wird es schon stimmen. Ne? Ja. Genau, aber jetzt die gute Nachricht. Möglicherweise baut man solche Pflanzen zukünftig in anderen Ländern an und ja, nutzt dazu ein bisschen auch gentechnisch modifizierte Pflanzen, damit wir weiterhin von Schokolade uns ernähren können. Ja, ich bin gespannt. Soll ich dir mal was sagen? Nee. Achso, dann nicht. Das schockt dich nicht. Das schockiert mich gar nicht, weil ich hatte neulich Gehacktes gegessen. Ja. Da war auch kein Schwein drin. Da war nur Rind drin. Nee. Also, nein, das war auch, das war vegan gewesen und ich hatte neulich auch einen Fleischsalat ohne Fleisch. Also echt? Nein, ganz ehrlich. Also doch, da war Fleisch drin, aber es war kein richtiges Fleisch. Okay. Also es war Fleisch vom Baum. Ja, und das wird mit Schokolade ja, vielleicht auch irgendwann so sein. Ne? Ist dann auch nicht mehr vom Tier, ja. Das geht voll in die Richtung. Ich sag's. Nee, aber ganz ehrlich, guck mal, Honig. Ja. Das, was du im Laden als Honig kaufen kannst, da muss man ganz genau gucken. Das ist ja in der Regel auch nur noch Ahornsirup. Das hat ja mit Honig gar nichts zu tun. Ach, der kommt nicht von den Bienen? Nee, Honig kannst du gar nicht bezahlen. Und Honig ist übrigens teurer geworden. Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Nein. Also doch, ja, bestimmt. Ja, also spätestens jetzt solltest du was für den Klimaschutz tun. Und jetzt bin ich schuld, dass deine Schokolade ausstirbt. Ja, ich möchte weiterhin dunkle Schokolade haben, weil die ist lecker. Dann gebe ich euch einen Tipp. Morgen noch schnell kaufen. Bevor sie weg ist. Soweit ich weiß, gibt es keine Mindestabnahme, keine Maximalabnahme von Schokolade. Ist das so? Man sagt so in haushaltsüblichen Mengen. Und ich meine, wenn man hamstert, dann ist eine haushaltsübliche Menge ja auch ein bisschen mehr als normal. Das wäre doch mal ein Experiment wert. Du kaufst morgen mal 20 Tafeln die gleiche Schokolade. Ich komme mit dem Gabelstapler und sage, ich nehme Regal 7 mit. Genau. Einmal Regal 7, bitte Platz machen. Genau. Können Sie es mir nach Hause schieben? Richtig. Ja, warum nicht? Ja, mal gucken. Ja, aber das nur so nebenbei. Und das Witzige war, wir haben, um nochmal auf Berlin zurückzukommen, wir haben in einer Pause vorhin, habe ich René einen Begriff genannt und gefragt, ob er den kennt, und er kannte ihn nicht. Und jetzt. Was? Das ist doch eine Lüge. Was für ein Begriff denn? Jetzt, wir waren nicht bei TikTok, ne? Hast du mir auf Klingonisch Hallo gesagt? Oder nein, was? Die Nuttenbrosche. Die hatte ich dir gesagt. Hattest du gesagt Nuttenbrosche oder Nuttenporsche? Nuttenbrosche. Brosche. Und vielleicht hat es bei euch jetzt ja schon Klick gemacht. Der ein oder andere wird es kennen. Das ist letztendlich einfach nur ein anderer Name für den Brunnen am Alexanderplatz, den Brunnen der Völkerfreundschaft. Der heißt im Volksmund auch Nuttenbrosche. Wer denkt sich so eine Sache aus? Keine Ahnung. Ja. Ist das so ein Ding wie der Telespargel? Wurde ja auch von dem DDR-Regime vergeben, der Name, damit sich die Berliner, der Langer Lulatsch, oder? Langer Lulatsch, Telespargel. Nee. Einer davon ist der Funkturm in West-Berlin gewesen. Ja. Aber egal, da wurde sich vom DDR-Regime, so zumindest die Geschichte, ein Name ausgedacht für den Fernsehturm, damit der Berliner sich nicht irgendeinen fiesen Namen ausdenkt. Damit wir schon was in den Mund gelegt bekommen haben. Ja, und ganz ehrlich, ich habe Nuttenbrosche noch nie gehört. Wie kommt, ehrlich gesagt, kannte ich das auch nicht. Nee, das hat mir neulich ein Kumpel gesagt und ich dachte, hä, was meint der? Und da habe ich es mir gleich nochmal notiert. Und jetzt haben wir auch mal drüber gesprochen. Gut. Nee, jetzt wollen wir die Wahrheit wissen. Wie? Dein Kumpel wird uns die Herkunft erklären. Die Herkunft? Ja, das können wir gerne recherchieren. Ich kann ja nicht einfach irgendeine Behauptung hier. Wir wollen hier kein Forum schaffen. Also ich habe danach gegoogelt und da kam wirklich dann der Brunnen am Alexanderplatz. Keine Erklärung? Nee, das waren eher mehr nur Seiten, wo dann halt genau diese Begriffe. Nee, erzähl nicht weiter. Diese Begriffe. Nee, wurde auf TikTok weitergeleitet. Nee, da waren diese Begriffe, die du auch schon genannt hast. Telespargel, also so eine Seiten waren es, wo halt Begriffe erklärt wurden, die vielleicht andererorts eine andere Bedeutung haben. No. So. Und zwar, was soll ich sagen? Kannst du gerne machen. Wegen seiner bunten Gestaltung und der in der Umgebung stattfindenden Prostitution wurde der Brunnen zu DDR-Zeiten im Ostberliner Volksmund Nuttenbrosche genannt. Ah, siehst du. Da hast du doch gleich die Erklärung. Das ist super. Wenn ihr den Wikipedia-Artikel zum Brunnen der Völkerfreundschaft durchlest, erfahrt ihr die komplette Geschichte. Siehst du. Und ich bin überrascht, dass du das nicht wusstest, René. Du hast doch immer so viel Berlin-Kenntnis. Ich habe ja schon zugegeben, dass ich genau diese Information, dass die mir neu war, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie nicht jugendfrei klingt. Okay. Und Prostitution gab es in der DDR gar nicht. Also, wenn man nicht zu der oberen Riege gehörte. Okay. Eieiei. Ja, wenn du schon deinen Humor gerade eingeschaltet hast, in den fünften Gang geschaltet hast beim Humor, was hältst du davon, wenn wir jetzt hier auch im neuen Jahr leider auch eine ohne Tradition, Markt, die weiterleben muss. Ja. Wie vielten Jahr sind wir eigentlich mit diesem Podcast? Ich war gerade irritiert, weil René hat seine Brille aufgesetzt. Ja. Man, ihr merkt schon, ihr erlebt den Alterungsprozess. Richtig. Langsam mit. Ich empfehle euch nochmal die erste Folge zu hören, in der ich gerade in die Schule gekommen bin. Aber die grauen Haare sind noch nicht da, das kommt noch. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, Podcast, nee, berlin-podcast.de. Richtig. Berlin-Podcast. Hast du es nicht als Startseite? Was soll denn das? Ich bin ja nicht zu Hause. Achso. Ich bin doch hier in einem Internetcafé. Aha, okay. So, dann klickt man auf, oh, die letzte Folge hieß alles auf gelb? Nein. Nee, Füchse. Füchse hieß sie. Warum hieß die letzte Folge eigentlich Füchse? Weiß ich nicht. Dann sollte, wenn ihr das auch nicht wisst, dann unbedingt nochmal anhören. Ja, und vielleicht so auf die Witze hören. Vielleicht besonders auf die mit sächsischem Dialekt. Nuklor. Nuklor. Alpha Bib, scheide du mir in Schneppern. So, aber zuerst mal gucke ich nach die Folge Nummer 1. Ja. 2019, März 2019. Das ist Wahnsinn. Fünftes Jahr haben wir schon. Ne? Fünftes Jahr der zweiten Staffel, muss man dazu sagen. Die alten Folgen, also wenn ihr die alten Folgen hören wollt, die erste und zweite Staffel, dann die erste und anderthalbste Staffel, dann müsst ihr direkt uns nochmal befragen, dann stellen wir die wieder online. Okay, ja, können wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, aber da hatte ich nach der Schule immer nicht so viel Zeit, deswegen sind die auch nur 20 Minuten lang, die ersten Folgen. Nach dem Kindergarten warst du nicht ein bisschen beschäftigt, genau. So, aber du wolltest jetzt Witze machen. Witzbattle. Ja, du, gerne. Also unser Witzbattle kennt er ja und ich würde jetzt eigentlich sagen, Marc fängt an, aber der ist nicht da. Runde 1. Na, dann ist ja mein Platz, die da bist du heute die Nummer 1. No, das ist ja ein Ding. Dann würde ich sagen, fang an, Runde 1. Zum Thema Neujahrsvorsätze. Ja. Ne? Ich würde ja gern ein paar Kilos verlieren, aber ich verliere nie. Ich bin ein Gewinner. Wow. Na? Ja, ich habe ja was zum Thema Schokolade. Den kennst du aber, wetten wir? Zwei Tafeln Schokolade fallen die Treppe runter. Da sagt die eine, ich hab mir voll die Rippen gebrochen. Darauf die andere, oh, scheiße, ey, ich bin voll auf meine Nüsse gefallen. Ich kenne das, die rutscht das Treppen wieder da runter und sagt, boah, ich habe voll die Nüsse verbrannt. Mm. Geht auch. Sehr gut. Runde 2. Also eine alte Dame kommt ins Bekleidungsgeschäft und sagt, junge Frau, ich würde gerne das Kleid im Schaufenster anprobieren. Ja, nee, tut mir leid, geht bei uns nur in der Umkleide. Ja, genau, ne? Lass doch einfach los, Mensch. Ah, du und deine Lebensweisheiten, ja? Nee, im Ernst. Das ist meine Tafel Schokolade. Ich merke, der Schokoladenwitz ist richtig. Die Schokolade ist noch nicht mal richtig tot und du machst dich schon lustig über sie. Richtig, genau so. Runde 3. So, geht ein Mann zur Wahrsagerin. Die Wahrsagerin guckt den Mann an und sagt, wie ich sehe, sind sie Vater von zwei Kindern. Der Mann grinst. Haha, das glauben Sie. Ich bin Vater von 3 Kindern. Daraufhin schaut sie ihn lächelnd an und sagt, das glauben Sie. Mhm, genau. Gut, der war böse. Sehr gut, ja. Guck. Oh, was? Wo kam das Geräusch her? Ja, ich weiß auch nicht. Was? Okay. ein Pilot landet. Dabei bremst er so hart wie er nur kann und kommt schließlich ganz am Ende der Landebahn an. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt, das ist wirklich die kürzeste Landebahn der Welt hier. Und sein Co-Pilot schaut sich um, schaut aus dem Fenster und sagt, naja, dafür ist er aber gut 3 Kilometer breit. Ja, den habe ich auch schon mal gehört und ich habe ihn ehrlich gesagt nicht verstanden. Ah, ich habe versucht, mir bildlich vorzustellen. Ja, haut aber nicht hin. Und kriegt da keinen, ja. Hm, komisch. Die Situation klingt irgendwie ausgedacht. Okay. Aber trotzdem, ein Witz ist ein Witz. Es ist ein Witz, so ist es, ne? Bonusrunde. Nö. Wie? Hast du keinen? Ich wollte nicht, dass Marc was verpasst. Also du kannst gerne einen machen, aber ich habe leider keinen Bonuswitz. Na gut, ich habe noch einen versauten, damit Marc. Ja, komm, mach mal her damit. Also habe ich neulich gehört. Ich weiß gar nicht, ob der von wem war der. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber der geht so. Sag mal, schreit deine Frau auch immer so, wenn sie kommt? Nee, sie hatte einen Schlüssel für die Wohnungstür. Der ist gut. René hat so gelacht. Ah, okay, ein Schlingel, ja. Und da haben wir auch wieder den Bezug zum Anfang der Folge zum Schlüssel, ne? Ja, ich merke schon, die Podcast-Folge heißt bestimmt Schlüsselerlebnisse. Hätten wir das doch, ja. Gut, aber ist auch geklärt. Dann werde ich das Cover in Auftrag geben. Ja. Und So, ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit, bis du mit der Verabschiedung fertig bist, ne? Okay, ich habe mir ja vorgenommen, im neuen Jahr etwas kompakter das Ganze zu machen. Warte mal, bevor du verabschiedest. Tschüss. Ich möchte, nein. Das musst du nochmal machen. Okay, mal, weil jetzt bin ich erst noch dran. Okay. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja, mach. Wir haben auch dieses Jahr wieder Weisheiten am Start. Und vielleicht passend zu der jetzt vergangenen Folge habe ich folgenden Spruch. Zweifel schaffen immer Probleme. In diesem Sinne, Stefan? Was haben Flugzeug und eine Hose gemeinsam? Ist ja auch eine Weisheit. Im Notfall müssen beide schnell runter. Ja, und was haben Durchfall und Liebe gemeinsam? Von außen sieht's keiner, nur du spürst das warme Gefühl. Ah ja, genau. So ist es. Was für ein schönes Schlusswort. Aber ich habe eigentlich gesagt, du seid ein Faschist. Ja. Aber dann kommt aber ich dich angesteckt. Wir hören uns in 2 Wochen schon wieder. Genau. Dann, wie gesagt, mit Marc. Dann ist wieder alles beim Alten. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Jahr wieder fleißig mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war Folge 129. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Bist du dir sicher, dass er aufnimmt? Das sieht sehr, sehr gut aus. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kann diese Podcast-Folge 3 Stunden dauern. Nix, ich habe hier gerade ein Kabel entdeckt. Und ich glaube, ich habe das, habe ja mein Studio neulich vermietet. Und da hat derjenige hier wohl ein Kabel liegen lassen. Gucke ich gleich mal bei eBay Kleinanzeigen, was man dafür kriegt. Jo, ist sein Problem, ne? Das glaube ich, der Lohn. Ach so, hat er dir nur nicht gesagt wahrscheinlich. Ich wurde in Kabeln bezahlt. Ach, das wird eine Folge, sage ich dir. Echt? Na, aber. Also ich habe eine fette LAN-Verbindung, an mir kann es nicht liegen. Ja, hat man gesehen, so wie der die ruckelt hat vorhin. 129. Yes. Ja, gut, das matcht schon mal. Ein Pilot landet. Dabei bremst er so hart. Ich fange nochmal an, okay. Ein Pilot landet. Dabei bremst er so hart. Gut. Meine Fresse, der René hat es wieder spannend gemacht. Ja, das war gut. Sehr gut. Ja, das war doch. Primo. Ne? Primo, Klima. Primo, gut. Klima, Finn, Klima. So ist es. So, müssen wir die Aufnahme stöppen? Stöppen wir die Aufnahme? Stöppen wir mal die Aufnahme. 3, 2, 1, stöpp. Wenn sie jetzt losläuft, die Aufnahme, dann ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen.